Variante 3. Hier stimmt etwas nicht. Wofür sind die 15 Euro? Die sind von der Bar am 22. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs. Ist das Ihre Unterschrift? Nein. Und die Rechnung ist auf den Namen Müller. Moment bitte. Sie haben recht. Wir haben die Namen verwechselt. Ich ziehe die 15 Euro ab. Das ist mir wirklich sehr unangenehm. Das sind die 5 Übernachtungen, das waren die Telefonate und hier der Wäschedienst. Und entschuldigen Sie vielmals, das war ein Versehen. Also wirklich, so ein Ärger. A4b. Hören Sie noch einmal. In welchem Gespräch ist der Ton des Gastes sachlich, unfreundlich, wütend? Wie schätzen Sie die Reaktion des Rezeptionisten ein? Welche Redemittel finden Sie nützlich? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zahlen. Haben Sie heute noch telefoniert oder etwas von der Minibar genommen? Ich habe kurz in Deutschland angerufen. Bitte warten Sie einen Moment. So, bitte sehr. Hier ist Ihre Rechnung. Variante 1. Wofür sind die 15 Euro? Das waren Getränke an der Bar. Ach so, das habe ich vergessen. Mein Fehler. Das kann vorkommen. Variante 2. Ich war doch nicht in der Bar. Doch, am Donnerstag, den 22. Am Donnerstag? Ach, mit den Hertels, aber... Die Hertels sind abgereist. Na, das ist ja nett. Variante 3. Hier stimmt etwas nicht. Wofür sind die 15 Euro? Die sind von der Bar am 22. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs. Ist das Ihre Unterschrift? Nein. Und die Rechnung ist auf den Namen Müller. Moment bitte. Sie haben recht. Wir haben die Namen verwechselt. Ich ziehe die 15 Euro ab. Das ist mir wirklich sehr unangenehm. Das sind die 5 Übernachtungen, das waren die Telefonate und hier der Wäschedienst. Und entschuldigen Sie vielmals, das war ein Versehen. Also wirklich, so ein Ärger.